Ja, hier stehe ich am Mikro. Weil die Jungs wollen da nicht spielen oder Mittag machen. Na, wo bleibt der Einsatz? Auf los geht's los. Schöne Mal, hast du heute für mich Zeit? Oh ja, oh ja, oh. Sag bitte ja, dann bin ich nur für dich da. Oh bitte, oh ja, oh. Ja, uba, ubu, ja, aber da bin du, was ist das für ein Scheiß? Also Kinder, nee, da mach ich nicht mit.